Am Mikrofon Dennis Scheck. Zwei außergewöhnliche Veröffentlichungen zum Thema Evolution sind im Darwin-Jahr heute Thema im Büchermarkt. Das Hörbuch Algenraspler, Schneckenknacker, Schuppenfresser von Axel Meyer und das reich illustrierte im Bildband Prachtformat erschienene große Buch der Evolution von Ernst-Peter Fischer. Beide übrigens, Meyer und Fischer, Professoren an der Universität Konstanz. Der eine für Wissenschaftsgeschichte, der andere für Evolutionsbiologie. Eingeladen zu einem Gespräch über diese beiden Veröffentlichungen habe ich ins Studio des Büchermarkts die Literaturkritikerin Daniela Seel, den Literaturkritiker Marius Meller. Frau Seel, Herr Meller, warum interessieren wir uns heute eigentlich so für Charles Darwin und seine Evolutionstheorie? Was ist der Grund für diese Darwin-Begeisterung, diese überschäumende Jubelartikel an allen Medien Ihrer Meinung nach? Ja, einerseits ist Darwin eine sehr interessante Persönlichkeit. Auch an seinem Lebensweg lässt sich viel darüber erfahren, wie Wissenschaft zustande kommt, wie Wissenschaft begriffen werden kann, wie Wissenschaft funktioniert. Er steht auf einer sehr interessanten historischen Schwelle und ja, die Theorie der Evolution, die er auf den Weg gebracht hat und die sich seiner Theorie gemäß bis heute entsprechend weiterentwickelt, evolviert hat, ist ja eine der letzten großen umfassenden Theorien für ein allgemeines Weltverständnis geworden und deswegen bis heute so ungemein produktiv als wirklich Modell, um verschiedene Dimensionen unserer Welt begreifen zu können. Herr Meller, wieso konnte Ihrer Meinung nach Darwin etwas sehen, was uns heutigen so unglaublich, so ungemein plausibel erscheint, für Darwins Zeitgenossen jedoch die Welt auf den Kopf stellte? Ja, für uns ist das Evolutionäre im Moment sogar so eine Art Fluidum geworden. Im Gegensatz zum Revolutionären konzentrieren wir uns auf das Evolutionäre und lernen aus der Geschichte der Natur die gute Botschaft, dass es sich in Koexistenz besser leben lässt als im gegenseitigen Abmetzeln. Das sind auch Akzentverschiebungen, die in der Evolutionstheorie ja viel weiteren Raum eingenommen haben von der vulgär-darwinistischen These von dem Struggle for Life und dem der Survival of the Fittest sind wir so ein bisschen weggekommen. Also wir sind sozusagen evolutionäre erster Ordnung sozusagen. Und der zweite Grund ist, dass diese Evolutionstheorie nicht falsifizierbar ist. Sie ist nicht falsifiziert. Sie lässt sich wahrscheinlich auch nicht falsifizieren, weil sie immer davon ausgeht, das zu beschreiben, was war und ist und hinten dann genau das rauskommt, was vorher war. Wir erfahren ja auch in den Veröffentlichungen, die wir heute besprechen, viel darüber, dass man nicht von einem Ziel und einem Zweck der Evolution ja überhaupt sprechen kann. Es werden sehr viele philosophische Fragen berührt, die alltagspraktische Bedeutung haben und heute wird in jeder Illustrierten das Balzverhalten der Menschen evolutionär erklärt, viel lieber als sozial, obwohl wir natürlich wissen, dass es längst nicht mehr in unseren menschlichen Belangen nur um Fortpflanzung und Stärkegewinn geht. Soweit ist natürlich das Faszinosum der Evolutionstheorie sicherlich auch darin begründet, dass es ja gar nichts nützt, Recht zu haben, wie Charles Darwin seit 150 Jahren, seit der Veröffentlichung von The Origin of Species, sondern die meisten Zeit während dieser 150 Jahren haben die meisten Menschen ja an was anderes geglaubt. Viele Menschen heute glauben an was anderes, die Kreationisten in den USA auch. Insofern sind hier ja auch Grenzen der Aufklärung ganz klar zu entdecken. Ja, beziehungsweise ist in diesem Sinne auch Ernst-Peter Fischers großes Buch der Evolution ein wichtiger Schritt, die Aufklärung weiterzutreiben. Und eben gerade die Studien, die in den letzten Wochen veröffentlicht worden sind, die sich eben damit befasst haben, wie weit verbreitet eigentlich die Theorie der Evolution oder die Theorie immer noch der Schöpfungsgeschichte, Kreationismus, Intelligent Design tatsächlich sind, zeigen ja auch, dass hier, obwohl die Evolutionstheorie, wie Darwin sie begriffen hat und auch wie Ernst-Peter Fischer sie präsentiert, gar nicht grundsätzlich gegen Religion gerichtet ist und auch nicht grundsätzlich gegen religiöse Gedanken, dass es trotzdem einfach viele Missverständnisse gibt, die weiterhin der Aufklärung bedürfen, um dort einfach zu einem besseren Verständnis und auch zu einer Annäherung zu kommen und dass es mit Dogmatismus überhaupt nicht gedient ist. Ja, damit sind wir schon mitten in der Debatte der beiden Veröffentlichungen, die wir besprechen wollen. Kommen wir zum ersten Titel, ein echtes Hörbuch, also eine Originalveröffentlichung in diesem Medium und kein bloßes Derivat einer papiernen Buchveröffentlichung. Es ist in der bemerkenswerten und verdienstvollen Wissenschaftsreihe der Edition Supposé erschienen. Axel Meyer erzählt darin unter dem Titel Algenraspler, Schneckenknacker, Schuppenfresser über den, Zitat, evolutionären Erfolg der Buntbarsche, wie die Veröffentlichung, die CD im Untertitel heißt. Wer ist denn Axel Meyer? Axel Meyer ist ein Forscher mit Haut und Haaren, ein Konstanzer Professor, der in der Reihe Supposé ein Hörbuch gemacht hat, wie andere Wissenschaftler auch in dieser wunderbaren Reihe. Er ist sowohl Universalist wie auch Spezialist, und man bekommt sozusagen in zwei edukativen Teilen einmal die Einführung in die Evolutionstheorie gesprochen. Man kann sich wunderbar auf den Sessel setzen und zuhören. Man kriegt das alles nochmal ganz einfach und ganz klar und von einem wirklich kompetenten Menschen erklärt. Und im zweiten Teil dann ein Spezialkapitel über einen in der Evolutionstheorie schon allen bekannten Spezialisten, den Buntbarsch, der in besonders vielen Arten in Afrika vertreten ist, im Viktoriasee mit 600 Arten, diese eine Gattung. Und was macht diese Buntbarsche für die Evolutionstheorie so furchtbar interessant? Sie sind so unglaublich angepasst, und man kann beobachten, wie sie über zwei Generationen Schnabelkonstruktionen ausbilden, um bestimmte Algen besser zu verspeisen. Sie differenzieren sich über kurze Zeiträume aus. Sie haben eben in, ich glaube, es waren 100.000 Jahren übers Knie gerechnet, insgesamt 1.400 Arten zustande gebracht. Das ist ein enormes evolutionäres Projekt, sowas. Das ist bei uns Menschen viel bescheidener. Wir sind also im Vergleich zu vielen anderen Arten auf der Welt relativ erfolglose Individuen, was unser evolutionäres Fortkommen anbelangt. Da ist natürlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir haben die Gentechnik und die Selbstzüchtung, die diskutiert wird. Das ist klar. Aber Axel Meyer versteht einfach dieses Schema von Theoria und Exemplum so wunderbar anzuwenden. Zuerst die Theorie und dann das Beispiel. Und das macht den Charme dieses Hörbuchs aus. Es ist ungefähr 50-50, 50 Einführung, 50 Buntbarsch. Und das macht dieses Hörbuch zu einem eindrücklichen Erlebnis. Dann hören wir doch mal rein und lassen Axel Meyer selbst zu Wort kommen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass die allermeisten Tierarten oder alle Arten genereller, die jemals auf diesem Planeten existiert haben, wieder ausgestorben sind. Also das evolutionäre Schicksal von Arten ist auszusterben. Das Durchschnittsalter von vielen Tierarten ist so 6, 7, 10 Millionen Jahre. Und es ist klar, dass unsere Zeit auf diesem Planeten gezählt ist. Wenn man sich allein überlegt, was in den 100 Jahren der Lebensspanne von Ernst Mayr alles passiert ist. Dass er aufgewachsen ist im Zeitalter der Dampfmaschine und vielleicht der ersten Radios und dann im Zeitalter des Internets gestorben ist. Und die Veränderungen, die damit passiert sind. Oder Gegenden der Welt, die ich kenne, wo ich als Student hingefahren bin nach Afrika oder Nicaragua, um Fische zu fangen, wie die sich innerhalb von 20 Jahren verändert haben und nicht zum Besseren durch den Einfluss des Menschen, dadurch, dass der Mensch Arten verschleppt, eines der größten Probleme, dass also Arten, die da nicht hingehören, in Anführungsstrichen, von Menschen dorthin gebracht werden. Zum Beispiel Tilapia, der Victoria-Barsch, der zu der Familie der Fische gehört, an denen wir am meisten forschen, den Buntbarschen, ist eine der meistgebrauchten Arten in der Aquakultur, weil sie sehr anpassungsfähig ist, keine großen Ansprüche stellt und so weiter, was es praktisch und gut macht im Sinne, dass es in verschiedensten Tümpeln und Teichen und Käfigen und so weiter gezüchtet werden kann, hat den Nachteil, dass weil es so unanspruchsvoll ist oder so ein Generalist ist, auch überall verteilt werden kann, zumindest in der tropischen Welt. Sie brauchen eine bestimmte Wassertemperatur. Aber sie sind so salztolerant zum Beispiel, dass es Populationen von ihnen geben soll auf Korallenriffen in Hawaii, obwohl es ein Süßwasserfisch ist. Und überall in der Welt, wo man hinkommt, in den Tropen, ist dieser Fisch verbreitet worden vom Menschen, weil er gegessen werden kann. Aber es hat eben zur Folge, dass die dort lebenden Populationen von einheimischen Fischen oft gefährdet oder sogar schon ausgestorben sind durch die Einbringung durch den Menschen von diesen Fischarten in diesem Fall. Axel Meyer auf der CD, Algenraspler, Schneckenknacker, Schuppenfresser von Klaus Sander. Daniela Seel, wie macht der Klaus Sander das? Wir hören ja, das ist ja freie Rede von Axel Meyer, hier erzählt ein Experte ganz anschaulich aus seinem Fachgebiet, aber ohne Redundanzen auf dieser CD, sondern genau zwischen die Augen. Wie kriegt der Klaus Sander das hin? Ich glaube, das große Geheimnis besteht darin, dass er es schafft, Situationen herzustellen, wo er selber so ein aufmerksamer Zuhörer und aufmerksames Gegenüber ist, dass man sich als Hörer immer wieder auch in dieser Situation wiederfindet. Es wird einem direkt erzählt, es wird dem einzelnen Zuhörer erzählt und es wird einem sehr wohl Vorgebildeten, aber eben nicht Experten erzählt, so dass eben ein ausgewogenes Verhältnis auch an Tiefe der naturwissenschaftlichen Hintergründe besteht. Und es ist unglaublich überhaupt, die ganze Reihe Erzählte Wissenschaft bei Suppose, wie breit auch durch die Interessen von Klaus Sander Wissensgebiete abgedeckt werden und allgemein verständlich aufbereitet werden. Und dass eben die Wissenschaftler auch selbst erzählen, die natürlich mehr als nur Wissenschaftsvermittler darüber wissen, was genau die entscheidenden Fragen und Herausforderungen ihrer Gebiete sind. Also ich glaube, man hört uns unsere Begeisterung an. So viel zu Algenraspler, Schneckenknacker, Schuppenfresser über den evolutionären Erfolg der Buntbarsche von Axel Meyer. Die CD umfasst 79 Minuten, Konzeption, Regie und Produktion Klaus Sander. Dazu gibt es ein 16-seitiges Booklet, das Ganze in der Edition Suppose, wie gehört, zum Preis von 18 Euro. Kommen wir zum zweiten Titel, über den wir heute sprechen wollen. Ich darf sagen, dass es sich um ein ganz und gar ungewöhnliches Buch handelt, nämlich einen raren, intelligenten Vertreter des Coffee Table Books. Ernst Peter Fischers bei Fackelträger erschienener Band, das große Buch der Evolution. Was liegt denn hier vor? Hier liegt vor, was man mit Darwins Worten Endless Forms Most Beautiful bezeichnen könnte. Man hat hier in verschiedenen Kapiteln wiederum eine Einführung in die Evolutionstheorie und dann ein weit ausgreifendes Panoptikum von theoretischen Einzeldisziplinen, die jeweils auf die Evolutionstheorie bezogen werden. Also zum Beispiel ein Kapitel über das Licht und das Sehen wird erstmal systematisch abgehandelt. Das ganze Buch hat auch durchaus etwas Enzyklopädisches. Es ist systematisch aufgeteilt. Immer wieder wird versucht, Vollständigkeit anzustreben. Und da gibt es dann ein Kapitel über die Farben und das wird dann auf die Evolutionstheorie zurückbezogen, wie sich das entwickelt hat, welche evolutionären Vorteile das bringt und so weiter. Das ganze Buch ist unglaublich luxuriös ausgestattet mit vielen, vielen Farbaufnahmen, historischen Stichen und neuen Fotos in den aktuelleren Kapiteln, die in Richtung Moderne tendieren, ist es auch manchmal etwas kitschig und peinlich, wenn so Bilder von Abschlussballpärchen gezeigt werden zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ein unglaublich empfehlenswertes Buch. Es hat etwas nicht nur von Coffee Table Book, das hat es tatsächlich in der Aufmachung. Es hat auch was von diesen populärwissenschaftlichen Einzelbänden für heranwachsende Mädchen und Jungen. Was ist was oder so, war so eine ganz berühmte Reihe im Deutschland der 60er, 70er Jahre. Aber es ist was und, ist was für Erwachsene. Und es ist was ist was für Erwachsene und dann auch sehr subtil im Text. Das muss man schon sagen, das ist wirklich ein Kenner, der das auch anschaulich erzählen kann. Das ist nicht einfach so die Seiten gefüllt, damit das irgendwie gut aussieht, sondern das hat wirklich Hand und Fuß. Also meine Lieblingsillustration, Daniela Seel, ist die eines Fregattvogels mit geblähtem, scharlachrotem Prallkehlsack. Und darunter ist ein Foto eines amerikanischen Multimillionärs vor seinem scharlachroten Rolls-Royce. Im Hintergrund sein Hubschrauber zu sehen. Das ist nun sicherlich ein Kurzschluss der Evolutionstheorie. Aber ich glaube, diese Bilder sind sehr klug gewählt. Sie vermitteln tatsächlich eine weitere Schicht des Wissens. Naja, ich glaube schon, dass es hauptsächlich darum geht, auch das visuell anschaulich zu machen und darüber einen weiteren Anreiz zu schaffen für dieses Buch. Inwieweit das tatsächlich die Thesen bebildert und geschickt ausgewählt ist, das in meinen Augen noch dahingestellt. Insbesondere die Kapitel, wo es um sexuelle Selektion geht, die finde ich die am wenigsten gelungenen. Und auch gerade diese Nebeneinanderstellung, da wäre ich eher kritisch. Was stört Sie daran? Ja, ich habe ein Zitat mir auch in diesem Zusammenhang herausgesucht. Da geht es nun um die Bienen und nicht um die Vögel. Aber da heißt es, dass die meisten Weibchen gerade das nicht können, wofür sie eigentlich da sind, nämlich Eier legen. Das finde ich doch eine sehr reduktionistische Darstellung des Phänomens der Geschlechtlichkeit und wie sie für die Evolution Sie vermissen die emanzipierte Biene? Ich vermisse die Reflexion darauf, dass ja auch die Kategorien der Geschlechter, wie sie in die Biologie eingeführt worden sind, von Menschen, meistens von Männern, gemacht worden sind, in einem bestimmten historischen Umfeld unter bestimmten gesellschaftlichen Gegebenheiten. Und dass es deswegen natürlich auch keine allgemeinen Wahrheiten sind. Und da hat insbesondere auch die feministische Biologie ja sehr viel dazu beigetragen in den letzten Jahrzehnten. Und das wird sehr wenig aufgegriffen. Und auch gerade diese Herausstellung von männlichem Balzverhalten da in einigen Kapiteln des Buches, das finde ich doch zu sehr plakativ und wenig reflektiert auf das, was in der Zunft eigentlich auch schon untersucht worden ist. Es ist natürlich schon auch zu sehen in dem größeren Rahmen der Kulturbeobachtung, die man leicht treffen kann, dass wir versuchen, alles, wie gesagt, alles aus unserem Leben, aus unserer Lebenswelt evolutionsbiologisch zu erklären. Und das kommt in dem Buch aber auch nicht zu kurz und wird auch angedeutet in dem Kapitel über den Sozialdarwinismus. Das ist nämlich lobend hervorzuheben, dass das sehr gut behandelt ist. Die Folgen bis hin zu der Nazi-Ideologie. Und das ist alles sehr schön, aber im Großen und Ganzen ist der Hinweis auch mit enthalten in diesem Buch, dass die Erklärung all unserer Lebensbereiche durch diese Theorie auch nicht empfehlenswert ist, denn die Feststellung, dass der Mensch natürlich evolutionär auch sozusagen aufatmet, aus dem Struggle for Life einem sich mal zurückziehen kann und seine Rente genießen kann und sich überlegen kann, für welche Bestimmung er denn als Mensch eigentlich so da ist, das ist natürlich nicht zu vergessen und das kommt auch hier schön vor. Es ist nicht so, dass die Evolutionstheorie sozusagen die Matrix des Naturalismus wird, die dann alle Lebensbereiche erfasst. Sonst würde aus der Evolutionstheorie eine Evolutionsideologie. Die es ja sehr wohl gibt und die sehr, sehr weit verbreitet ist. In diesem Zusammenhang Richard Dawkins, der sagt, wir sind Überlebensmaschinen, Roboter, blind programmiert zur Erhaltung selbstsüchtiger Moleküle, die Gene genannt werden. Und jetzt setzen Sie etwas dagegen, bitteschön, Frau Seel. Das finde ich besonders gelungen in den Kapiteln des Buches, wo Ernst-Peter Fischer genau auf diese Zusammenhänge eingeht. Und er bringt dort als großes Beispiel die Physik am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Quantenphysik, um genau zu sein, und beschreibt eben, wie es der Physik gelungen ist, insbesondere durch die Entwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts durch Menschen wie Einstein und Heisenberg den Sprung von dem rein deterministischen Weltbild zu schaffen, zu einem hin, was auch kreative Momente schon theoretisch mitbedenkt und eben darüber hinausgeht, zu sagen, alles ist schon kausal vorbestimmt, sondern das Modell der Kausalität und der Kontingenz wurde eben erweitert über andere theoretische Modelle und Ernst-Peter Fischer stellt das in seinem Buch, das große Buch der Evolution, eben auch als eine ganz große kommende Herausforderung dar, für die Biologie diese Bereiche mit einzubeziehen. Und die bisherigen Forschungen ja auch, naja, alleine schon durch die menschlichen Sinne und durch die Konzentration auf bestimmte menschliche kognitive Fähigkeiten in eine gewisse Richtung gedrängt worden sind und jetzt aber durch wachsendes Erkennen auch ausgeweitet werden können und Dinge betrachtet werden können, die man vorher eben gar nicht auf dem Schirm hatte. Also es wird einem deutlich, dass die Evolutionstheorie eine in den einfachen Schichten nicht weniger schlecht rezipierte Theorie ist als zum Beispiel die Relativitätstheorie. Weil alles, was man unter das Label Sozialdarwinismus stellen kann, ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten ja aus diesen Vorarbeiten hervorgegangen und immer schon kritisiert worden als unwissenschaftlich und quatschig, aber natürlich immer noch eine große Gefahr und wir haben ein Echo dieses Sozialdarwinismus nach wie vor in unserem naturalistischen Welterklärungsmodell. Das ist aber diese Scheunentür, Marius Meller, steht sperrangelweit offen. Da finde ich es ungleich spannender, was Fischer in seinem Schlussessay diskutiert, nämlich ob denn der Tod wirklich notwendig für die Evolution ist und welche Möglichkeiten auf Unsterblichkeit etwa in der evolutionären Programmierung stecken mögen. Also, abschließendes Urteil zu Ernst-Peter Fischers großem Buch der Evolution, Marius Meller. Sehr solide, ganz großzügig ausgestattet, absolut empfehlenswert. Daniela Seel, Ihr Schlusswort? Dem Urteil möchte ich mich auch anschließen. Einen kurzen Aspekt noch ergänzen, den wir nur am Rande angesprochen haben, nämlich das Problem der Übersetzung. Es ist ein großes Verdienst von Ernst-Peter Fischer, dass er zu den Quellen zurückgeht, viel auch Darwin im Original zitiert, weil viele Probleme gerade in der deutschen Rezeption durch schlechte Übersetzung und damit zusammenhängende Weltbilder passiert sind. Und dass er das zurückführt, das ist auch ein weiterer Punkt, weshalb sich das Buch unbedingt lohnt. Wichtiger Hinweis. Vielen Dank, Daniela Seel und Marius Meller. Zuletzt sprachen wir über das große Buch der Evolution von Ernst-Peter Fischer, erschienen im Fackelträger Verlag. 416 großformatige, reich illustrierte Seiten, 39,95 €. Nach uns und den Nachrichten erwarten Sie nun wie immer die evolutionär auch nicht weiter fortgeschrittenen Kollegen von Forschung aktuell mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck.